verdammte Zeiten. Verwüstet liegt der Markt und überschwemmt von Ware. Der Handel, der so blühend war, liegt brach. Euch raufend um den längst verstopften Markt, verdarbt ihr euch die Preise, selbst euch unterbietend. Können wir in der Form des Jambus über Geld sprechen? Der Kurs der Mark, vorgestern auf 50, heute schon auf 100 Dollar, morgen darüber. Geht das? Die heilige Johanna der Schlachthöfe. Ein Drama, das in Prosa, Blankvers und Hexametern geschrieben ist und auch Kursszenen im Stil der griechischen Tragödie enthält, spielt im Chicago um 1910 in den sogenannten Stockyards, den damals größten Schlachthöfen der Welt. Die Stockyards umfassten schon 1865 eine Fläche von 200 Hektar und beschäftigten in ihrer Hochzeit 1890 bis 1929 mehr als 30.000 Leute. Indirekt gaben sie eine 500.000 Brot. Allein im Jahr 1917 wurden dort sage und schreibe 19 Millionen Tiere geschlachtet und bis auf die letzte Borste und den letzten Huf in 41 verschiedene Produkte verarbeitet. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte die Stadt einen schnellen Aufschwung genommen. Der Zuzug in die rasch wachsende Großstadt, auch von Einwanderern aus Europa, war enorm. Die sozialen Probleme wuchsen. Wenige wurden sehr reich, die meisten blieben arm. Schon in seinen frühesten Stücken befasste sich der 1898 in Augsburg als Sohn wohlhabender und frommer Eltern geborene Bertolt Brecht mit dem Thema Geld. Gern wird ein auch heute noch provokanter Satz aus der Drei-Groschen-Oper von 1928 zitiert. Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Was ist die Ermordung eines Mannes gegen die Anstellung eines Mannes? Ähnlich provozierend heißt es in der Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Das ist eine Stadt, in der es nur ein Kapitalverbrechen gibt, nämlich kein Kapital zu haben. Nach diesen beiden Opern wandte Brecht sich mehr und mehr den sozialen Themen seiner Zeit zu. Der Weltwirtschaftskrise nach dem Börsenkrach vom Oktober 1929, der Massenarbeitslosigkeit und dem bedrohlichen Aufstieg der Nationalsozialisten. Allerdings hatte er, wie die meisten Intellektuellen, wenig Ahnung, wie die Börse funktioniert. Der Chor der kleinen Spekulanten aus Johanna der Schlachthöfe spricht wohl immer noch vielen aus dem Herzen. Unserer der kleinen Spekulanten gedenkt niemand. Ewig undurchsichtig sind die ewigen Gesetze der menschlichen Wirtschaft. Niemand benachrichtigt, niemand im Bilde. Aber den letzten beißen die Hunde. Doch Brecht gab sich nicht mit Klagen zufrieden. Er wollte Bescheid wissen. Niemand. Weder einige bekannte Wirtschaftsschriftsteller noch Geschäftsleute konnten mir die Vorgänge der Weizenbörse hinreichend erklären. Das geplante Drama wurde nicht geschrieben. Stattdessen begann ich, Marx zu lesen. Zum Börsenspezialisten wurde er dadurch nicht. Die Lektüre von Karl Marx bewirkte aber eine Bekehrung. Aus dem zynisch-exzessiven Bürgerschreck wurde ein marxistischer Dogmatiker, der in seinen Lehrstücken wie zum Beispiel Die Maßnahme und Der Ja-Sager und Der Nein-Sager für die Veränderung der sozialen Verhältnisse plädierte und Partei ergriff für die Unterdrückten und Ausgebeuteten. Doch Brecht ging es nicht um Mitleid und Anklage. Brecht wollte Aufklärung und die Abschaffung des Kapitalismus. Für das Theaterstück »Die heilige Johanna der Schlachthöfe« gab es außerdem »Kapital« von Karl Marx eine Reihe anderer Anregungen. Schillers Drama »Die Jungfrau von Orleans«, Bernard Shaws Stücke »Die heilige Johanna« und »Major Barbara«, das bei der Heilsarmee spielt. Vor allem aber Romane des Amerikaners Upton Sinclair. Etliche prägnante Szenen übernahm Brecht, wie stets nicht gerade zimperlich in der Frage des geistigen Eigentums, aus Sinclairs 1906 erschienenem Roman »Der Dschungel«. Bereits 1920 hatte der damals 22-jährige Brecht, noch ein leidenschaftlicher Verehrer der deutschen Klassiker, geschrieben: »Ich habe den Don Carlos, weiß Gott, je und je geliebt. Aber in diesen Tagen lese ich Sinclairs Dschungel. Die Geschichte eines Arbeiters, der in den Schlachthöfen Chicagos zu Tode gehungert wird.« Die kunstvolle Sprache von Schiller und Goethe, das Wirtschaftssystem in den USA, der Heimat des knallharten Kapitalismus, die Ideologie von Marx. Diese drei Aspekte stoßen in der heiligen Johanna der Schlachthöfe zusammen. Hohe Sprache und niedere Geldgeschäfte verfremden sich gegenseitig zu einer Parodie und sollen die Sprache der Klassik als Manipulationsmittel einer Ausbeutergesellschaft entlarven. Worum geht es? Das ganze Stück spielt in und vor den Schlachthöfen. Jeder Szene gab Brecht eine Überschrift. Die erste heißt Der Fleischkönig Pierpont Mauler erhält einen Brief. Ja. Wie wir deutlich merken, lieber Pierpont, ist der Fleischmarkt seit kurzer Zeit recht verstopft. Auch widerstehen die Zollmauern im Süden allen unseren Angriffen. Demnach scheint es geraten, die Hand vom Fleischhandel zu lassen, lieber Pierpont. Diesen Brief bekomme ich heute von meinen lieben Freunden aus New York. An dramaturgisch sensiblen Stellen des Stücks wird Mauler noch zwei weitere Briefe aus New York bekommen, die ihm raten, wie er die herrschende Base überwinden kann. New York ist das Synonym für Wall Street, Wall Street das Synonym für Weltwirtschaftsbörse. Maulers Verhalten ist abhängig von der Börsenlage. Seinem Kompagnon Criddle allerdings täuscht er vor, wieder seinem alten Leiden der Sentimentalität erlegen zu sein. Erinnere, Criddle, dich, wie wir vor Tagen, wir gingen durch den Schlachthof, Abend war's, an unserer neuen Packmaschine standen. Erinnere, Criddle, dich an jenen Ochsen, der blond und groß und stumpf zum Himmel blickend den Streich empfing. Mir war's. Das gilt mir. Ach, Gretel, ach, unser Geschäft ist blutig. Ob Mauler tatsächlich empfindsam ist, ob er die Sensibilität nur vorgibt, um seine Angst vor schwindenden Marktchancen zu verbergen, oder ob er gar mit dieser Schwäche puckert, das erfährt der Zuschauer nie. Das verwirrt manchmal die Logik des Börsendramas, macht die Figur des Fleischkönigs aber vielschichtig und interessant. Heute noch gebe ich es auf, dies blutige Geschäft. Nimm du's, ich gebe dir meinen Anteil billigst. Wie billig? Schreib 10 Millionen. Das wäre nicht teuer, wenn nicht Lennox wäre, der mit uns ringt um jede Büchse Fleisch. Ehe der nicht viel und nur du kannst ihn fällen, nehme ich dein Angebot nicht an. Ich selber bin ganz gewillt, ein guter Mann zu werden und nicht ein schlechter. Griddle, komm. Ich will dir sagen, was du machen musst, dass Lennox schnell fällt. Dann aber musst du mir das Geschäft abnehmen, das mir leid ist. Der Zusammenbruch der großen Fleischfabriken. Der Konkurrent Lennox ist bereits pleite gegangen. 70.000 Arbeiter stehen in der kalten Oktobernacht auf der Straße. Um ihre Not zu lindern, verlässt die Heilsarmee, nach ihrer Kleidung die schwarzen Strohhüte genannt, ihr Missionshaus. An ihrer Spitze Johanna Dark. Halleluja! In einer Welt, gleichend einem Schlachthaus, wollen wir wieder einführen, Gott. Nicht mehr zugelassen an den Stätten des wirklichen Lebens, aber der untersten, einzige Rettung. Drei Parteien stehen sich gegenüber. Die Kapitalisten, die Proletarier und die Religion. Johanna verteilt magere Süppchen und hält kraftvolle Moralreden. Jetzt seht ihr ja, was für ein Verlass auf das irdische Glück ist. Gar keiner. Das Unglück kommt wie der Regen, den niemand macht und der doch kommt. Ja, woher kommt euer ganzes Unglück? Von Lennox und Co. Lennox und Co. Ruhe. Liebe Freunde, warum seid ihr arm? Ich will es euch sagen. Nicht, weil ihr nicht mit irdischen Gütern gesegnet seid. Das kann nicht jeder sein. Sondern, weil ihr keinen Sinn für das Höhere habt. Doch ihre Predigt überzeugt nicht. Als ein Arbeiter kommt, frei wurde eben ein Arbeitsplatz in der 5. Fabrik, rennen alle davon, jeder des anderen Konkurrent. Von der Suppe ist ohnehin nichts mehr da. Johanna resigniert. Habt ihr gesehen, wie sie fortliefen, als die Suppe aus war? Das erhebt sich nicht höher als bis zu einer Schüsselrand. Das glaubt an nichts mehr, was es nicht in seiner Hand hat. Wenn's an die Hand glaubt, lebend von Minute zu Minute, unsicher, können die sich nicht mehr erheben vom niedersten Boden. Die Religion braucht die Armut. Religion ist für die Armen das Opium des Volks, wie Karl Marx sagt. Als Johanna hört, dass Maulers Kampf gegen Lennox die Aussperrung verursachte, beginnt sie nachzudenken. Dann will ich aber wissen, wer an all dem schuld ist. Der Fleischfabrikant Quiddle, er hat Lennox durch Preisunterbietung erledigt, schließt aber nun selbst die Arbeiter aus. Quiddle will warten, bis der Markt sich erholt und die Preise wieder steigen. Darüber hinaus will er neue Maschinen aufstellen, die Arbeitskraft und damit Lohn sparen. Es gibt da ein neues System. Höchst listig ist's. Das Schwein fährt hoch am Band aus Drahtgeflecht ins höchste Stockwerk. Dort beginnt die Schlachtung. Fast ohne jede Hilfe stürzt das Schwein sich selbst von oben in das Messer. Gut. Das Schwein schlachtet sich selbst und macht sich selbst zu Wurst. Gut. Nur, wo soll die Blechbüchse hin? Crudel hat falsch kalkuliert. Mauler verlangt die ausgehandelten 10 Millionen Kaufpreis für seine Anteile an der gemeinsamen Fabrik. Denn die Bedingung für die Auszahlung, Lennox Pleite, ist erfüllt. Quiddle kann aber nicht zahlen. Die Zeiten sind schlecht. Die Situation an der Börse hat sich geändert. Wenn ich dich auszahlen will, muss ich die Anteile auf den Markt werfen. Wenn ich das tue, sinken sie auf 70. Und wovon soll ich dann auszahlen? Dann bin ich aus. Johanna kommt und will wissen, warum Mauler den Arbeiter nicht hilft, obwohl er es doch finanziell könnte. Herr Mauler, auf den Schlachthöfen sagen Sie, Sie sind schuld an dem Elend. Mit Ochsen habe ich Mitleid. Der Mensch ist schlecht. Erst muss, bevor die Welt sich ändern kann, der Mensch sich ändern. Um Johanna zu beweisen, wie schlecht die Menschen sind, beauftragt Mauler sein Faktotum, den Maklerslift, Johanna bei einem Gang über die Schlachthöfe zu zeigen, dass die Armen sich durch das Versprechen von Arbeit, Geld und Nahrung korrumpieren und zu jeder Schandtat verleiten lassen. Wie ein Mephisto führt Slift Johanna durch die Hölle des menschlichen Elends. Für 20 Mahlzeiten verspricht die Frau eines Mannes, der in die Blattspeckmaschine fiel und zermalmt wurde, zu schweigen und die Suche nach ihm einzustellen. Trotzdem lautet das Fazit von Johanna: Ist ihre Schlechtigkeit ohne Maß, so ist's ihre Armut auch. Nicht der armen Schlechtigkeit hast du mir gezeigt, sondern der armen Armut. Johanna will nun ihrerseits den Kapitalismus mit seinen Opfern konfrontieren. Sie nimmt ein paar arbeitslose Arme aus dem Lumpenproletariat, wie Marx es ausdrückte, mit zur Sitzung der Fleischfabrikanten und setzt auf Maulers Weichherzigkeit. Wie es scheint, mit Erfolg. Mauler ist diese direkte Begegnung nicht gewöhnt und er fällt in Ohnmacht. Als er wieder zu sich kommt, verspricht er Rettung. Pierpont, Mauler, kauft, dass diese Armen Arbeit haben und entfernt sind. Was in 8 Wochen ihr an Fleischbüchsen herstellt, ich kauf's. Die Makler jubeln. Der Mauler hat gekauft. Pierpont Mauler stützt den Fleischmarkt. Laut Kontrakt übernimmt er zum heutigen Preis von 50 die gesamten Lagerbestände des Fleischrings. Dazu übernimmt er die Produktion 2 Monate von heute ab. Gleichfalls für 50. Der Fleischring liefert am 15. November mindestens 800.000 Zentner Konserven. Johanna glaubt, nun gäbe es bald wieder Arbeit, denn was morgen verkauft werden soll, muss ja heute produziert werden. Als der Makler Slift dem Fleischkönig Mauler vorrechnet, worauf er sich eingelassen hat, bricht der regelrecht zusammen. Slift, ich bin verloren. Ich habe ja Fleisch gekauft. Slift, was habt ihr gemacht? Slift, ich habe mir aufgeladen, das ganze Fleisch der Welt. Gleich einem Atlas stolpere ich auf den Schultern die Zentnerlast von Blechbüchsen geradewegs unter die Brückenböen. Slift, ich habe Fleisch gekauft. Ich bin verloren. Wieder ist fraglich, ob Mauler seinen eigenen Untergang nicht etwa listig inszeniert und seine Sensibilität tatsächlich nur eine Sensibilität für Geldgeschäfte ist. Was schreiben dir denn deine Freunde aus New York? Da ist der Brief. Lieber Pierpont. Heute können wir dir mitteilen, dass unser Geld Früchte zu tragen beginnt. Viele in der Kammer der Südstaaten werden gegen die Zölle stimmen, so dass es geraten scheint, Fleisch zu kaufen, lieber Pierpont. Wenn die Schutzzölle des Südens fallen und sich neue Absatzmärkte auftun, ist Mauler aus dem Schneider. Zwar spielt er noch den Menschenfreund, der wirklich helfen möchte, aber schon beginnt er zu rechnen. Slift, ich kauf. Slift, bring mir alles, was einem Schwein oder einem Ochsen ähnlich sieht. Ich kaufe. Oder was nach Schmalz riecht, das kaufe ich. Jeden Fettfleck bring. Ich bin der Käufer. Und zwar zum Preis dieses Tages. Zu 50. Mauler errichtet nun ein Monopol. Um ihm die vereinbarte Ware Büchsenfleisch auszuliefern, müssen die Fleischfabriken Vieh einkaufen. Aber das gehört jetzt auch Mauler. Das Endprodukt Konserve ist in derselben Hand wie das Rohprodukt Vieh. Der Preis für das Endprodukt ist zurzeit niedrig. Das Rohprodukt muss aber teuer eingekauft werden. Die Fleischverwerter haben nach wie vor kein Geld. Und in dieser Situation können sie natürlich die Fabriken nicht wieder öffnen. Keine Arbeiter beschäftigen, keine Löhne auszahlen. Obwohl sich die Lage auf dem Markt durch das Fallen der Zölle zum Positiven geändert hat, bleibt die Lage der Arbeiter dieselbe. Sie stehen vor den Fabriktoren und hungern. Paulus Schneider, Major der schwarzen Strohhüte, warnt die Unternehmer, es rieche nach Aufstand. Helft euch selbst. Sie werden euch die Fabriken wegnehmen und sagen, wir wollen es wie die Bolschewiken machen und die Fabriken in unsere Hand nehmen, dass jeder arbeiten kann und sein Essen habe. Denn es hat sich herumgesprochen, dass das Unglück nicht entsteht wie Regen, sondern von etlichen gemacht wird, welche ihren Vorteil davon haben. Wir schwarzen Strohhüter aber wollen ihnen sagen, dass das Unglück wie der Regen kommt. Niemand weiß woher. Johanna erfährt, dass Schneider den Unternehmern versprochen hat, die auf Revolution drängenden Arbeiter mit religiösem Opium einzulullen, wenn die Unternehmer die längst fällige Miete für das Missionshaus bezahlen. Johanna wirft die Händler aus dem Tempel. Das heißt, aus dem Missionshaus. Und wird deshalb vom Chef der Heilsarmee auf die Straße gesetzt. Ziehen Sie Ihren Uniformrock aus und packen Sie Ihren Koffer. Nun ist sie selbst eine Obdachlose unter Obdachlosen. Ihr Gott lässt sie im Stich. Der Fleischkönig Mauler hat inzwischen Oberwasser, trotz der gegenwärtigen Finanzflaute. Egal wie die Lage aussieht, er versteht es immer, sie für sich zu nutzen. Jetzt, Slift, kommt der Tag, wo alle, die den billigsten Viehpreis abwarten wollten, das Fleisch einkaufen müssen, das sie uns schulden. Sie werden teurer kaufen. Denn das, was heute an Vieh am Markt Chicagos brüllt, ist unser Vieh. Und jedes Schwein, das sie uns schulden, müssen sie bei uns einkaufen. Und das ist teuer. Slift, treibt den Preis auf 80. Johanna hat die Armut am eigenen Leib gespürt. Sie hat im Freien geschlafen. Sie hat, um sich aufzuwärmen, einem alten Mann den Schnaps weggetrunken. Sie braucht Hilfe. Mauler aber füttert sie mit einer Rede. Über die Unentbehrlichkeit des Kapitalismus und der Religion. Warum bist du gegen Geld? Und siehst, wenn du keins hast, so sehr verändert aus. Was denkst du über Geld? Sag nichts. Ich will's wissen. Und denkt nichts Falsches. Nicht wie ein Dummkopf über Geld denkt, als etwas Zweifelhaftes. Geld ist ein Mittel, einiges zu verbessern. Und sei es für einige nur. Außerdem dieses System. Denn sieh, wenn ich, der viel hat und schlecht schläft, vom System abgehen wollte, das wäre, als wenn eine Mücke davon ablässt, einen Bergrutsch aufzuhalten. Ich würde ein Nichts im selben Augenblick und über mich hinweg ging's weiter. Wir kaufen Vieh. Inzwischen sind die Zollgesetze des Südens gefallen. Die Absatzchancen für Fleischdosen steigen. Mauler fordert von den Fleischfabrikanten die versprochene Lieferung der Konserven. Aber sie können das nicht, denn sie haben kein Vieh. Und die Viehpreise steigen immer noch. Und Mauler gelingt es mit allen möglichen durchsichtigen und undurchsichtigen Tricks, die Preise für das Vieh auf hohem Preisniveau zu halten und sogar noch zu steigern. Inzwischen ist Johanna mit den Führern der Kommunistischen Partei in Berührung gekommen, die einen Generalstreik planen. Hört alle zu. Bisher zeigen die Fleischleute noch nicht die geringste Lust, ihre Fabriken wieder aufzumachen. Zuerst hatte es den Anschein, als ob der Ausbeuter Pierpont Mauler die Wiedereröffnung der Fabriken betreibe, da er von den Fleischleuten große Mengen von Konserven verlangt, die sie im Kontrakt schulden. Dann zeigte es sich, dass das Fleisch, das sie für die Konserven brauchen, in Maulers eigener Hand ist und er nicht daran denkt, es herauszugeben. Wir wissen jetzt, dass wir Arbeiter, wenn es nach den Fleischleuten geht, niemals mehr alle in die Schlachthäuser zurückkehren können und niemals mehr zu dem alten Lohn. In dieser Lage müssen wir erkennen, dass nur mehr die Anwendung von Gewalt uns helfen kann. Die Arbeiter in den städtischen Großbetrieben haben versprochen, sich am bevorstehenden Generalstreik zu beteiligen. Nun muss deren Anführern ein Brief überbracht werden, der, auch wenn es anderweitige Gerüchte gibt, versichert, dass alle Arbeiter solidarisch gegen die Ausbeuter aufstehen. Aus dem Streik soll ein gewaltiger Aufstand werden, der die sozialen Gegebenheiten von Grund auf ändert. Johanna soll diesen Brief überbringen. Aber weil sie Gewalt ablehnt, überbringt sie den Brief nicht. Der Generalstreik findet durch ihre Schuld nicht statt. Inzwischen brechen Börse und Preise zusammen. Mauler, pleite wie alle, flüchtet sich in den Schutz der Heilsarmee. Dort spüren ihn die auf, die er ruiniert hat. Die Viehzüchter, die Aufkäufer, die Fabrikanten, die kleinen Spekulanten. Sie verlangen von Mauler, einen Ausweg aus der Misere zu finden. Ihn erlöst ein dritter Brief aus New York. Neulich, lieber Pierpont, schrieben wir dir, du sollst Fleisch kaufen. Heute hingegen raten wir dir, ein Abkommen mit den Viehzüchtern zu treffen und das Vieh in seiner Anzahl zu beschränken, damit der Preis sich wieder erholt. Morgen weiteres, lieber Pierpont, deine Freunde in New York. 500 Ochsen zu 75, 500 Ochsen zu 77, 500 Ochsen zu 80. Der gerissene Mauler nutzt die veränderte Lage sofort. Er verhandelt mit den Viehzüchtern und verkündet: Die Schwierigkeit, die uns bedrückt hat, hebt sich. Elend und Hunger, Ausschreitung, Gewalt hat eine Ursache. Und die Ursache klärt sich. Es gab zu viel Fleisch. Verstopft war in diesem Jahr der Fleischmarkt und so sank der Viehpreis wieder nichts. Nun, ihn zu halten, beschlossen wir, packkranken Viehzüchter, gemeinsam Grenzen zu ziehen der hemmungslosen Aufzucht. Das Vieh, das auf den Markt kommt, zu beschränken und vom Vorhandenen auszuschalten, was zu viel ist. Verbrennt das Vieh. Also ein Drittel allen Viehes zu verbrennen. Eine Lösung. In seinem Drama zeichnet Brecht den Krisenzyklus nach, wie ihn Karl Marx in seinem Kapital dargestellt hat. Um das Überangebot zu regulieren, wird nun Ware vernichtet, werden Stellen gestrichen, der Preis der Restware erhöht. Dadurch bleiben die Profite gleich, die Lage der Arbeiter aber auch. Nur der Unternehmer ist wieder flott. Wer hier einwendet, man könne die überschüssige Ware, anstatt sie zu vernichten, den Bedürftigen zuführen, ist schlichtweg naiv. Wie Snyder, der Chef der Heilsarmee. Wäre es nicht möglich, dieses viele Vieh, wenn es so wertlos ist, dass man es verbrennen kann, den vielen, die da draußen stehen und dies so gut gebrauchen könnten, einfach zu schenken? Lieber Herr Snyder, Sie haben den Kern der Lage nicht erfasst. Die vielen, die da draußen stehen, das sind die Käufer. Gleichwohl, sehr viele werden es nicht verstehen, ist es notwendig, ein Drittel der Arbeiter auszusperren, denn auch Arbeit hat uns den Markt verstopft und muss begrenzt sein. Einziger Ausweg. Und die Arbeitslöhne müssen sinken. Das Ei des Kolumbus. Dies alles geschieht, damit nicht in finsterer Zeit blutige Verwirrung die rohe Gewalt des kurzsichtigen Volkes zerschlägt das eigene Handwerkszeug und zertrampelt den eigenen Brotkorb, sondern zurückkehrt Ruhe und Ordnung. Darum wollen wir euch, den schwarzen Strohhüten, ermöglichen, euer ordnungsförderndes Werk durch reichliche Geldspenden. Freilich müssten auch wieder unter euch sein solche wie diese Johanna, die durch ihr bloßes Aussehen Vertrauen erweckt. Frohe Botschaft. Niedergekämpft ist der drohende Generalstreik. Frohe Botschaft. In die Zuchthäuser geworfen, die Verbrecher, die Ruhe und Ordnung frevelhaft gestört. Frohe Botschaft. Ach, wie ist sie noch verwirrt, die durch Nacht zum Licht gewandelt, menschlich nur hast du gehandelt, menschlich nur hast du geirrt. Brechts Drama ist mit einem Happy End für die Ausbeuter zu Ende gegangen. Alles bleibt beim Alten. Die Reichen bleiben reich, die Armen bleiben arm. Und der Markt geht über die Bedürfnisse der Verbraucher hinweg. Noch nicht abgeschlossen ist die Handlung um Johanna. Sie hat inzwischen gelernt, dass wirtschaftliche Krisen nicht wie Naturgesetze über die Verbraucher hereinstürzen, sondern dass Krisen, dass Armut, von den Besitzenden gemacht werden, um möglichst viel zu verdienen. Nur die gewaltsame Rebellion gegen das System und der Sturz des Kapitalismus könnten helfen. Aber das hat Johanna vermasselt. Sie stirbt an Hunger, Kälte und vor Scham. Wieder läuft die Welt, die alte Bahn, unverändert. Als es möglich war, sie zu verändern, bin ich nicht gekommen. Als es nötig war, dass ich, kleiner Mensch, half, bin ich ausgeblieben. Ich habe nichts getan. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Im Haus der schwarzen Strohhüte singen alle Anwesenden ein Halleluja auf die wieder eingetretene Ruhe und erheben Johanna zur Märtyrerin für die herrschenden Zustände. Sie aber wird zur Anklägerin, zur Revolutionärin, allerdings zu spät. Darum, wer unten sagt, dass es einen Gott gibt und ist keiner sichtbar und kann sein unsichtbar und hülfe denen oben doch, den soll man mit dem Kopf auf das Pflaster schlagen, bis er verreckt ist. Denn es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht, und es helfen Menschen, wo Menschen sind. Johanna Dark, 25 Jahre alt, gestorben an Lungenentzündung auf den Schlachthöfen im Dienste Gottes. Streiterin und Opfer. Wie Brechts spätere Dramenfiguren, Galilei, Mutter Courage und Chanté aus dem guten Mensch von Sichuan, hat sie durch ihr falsches Bewusstsein und ihr falsches Handeln die falschen Verhältnisse in der Welt stabilisiert. Aber sie hat gelernt, wie auch der Zuschauer bei diesem Drama lernen soll, nämlich, man muss die falschen Verhältnisse verändern. Die heilige Johanna der Schlachthöfe wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg 1959 im Hamburger Schauspielhaus unter der Regie von Gustav Gründgens uraufgeführt. Später wurde das Drama in der Bundesrepublik nur noch selten gespielt. Brechts Lehrstück von Börsenschiebereien, von Preisdumping und Lebensmittelvernichtung sei, so wurde die Ablehnung des Dramas immer wieder begründet, völlig veraltet.